In der deutschen Sprache gibt es Doppellaute, die man zusammenspricht. Sie heißen Diphthonge. Hören Sie dazu ein paar Beispiele. Das Auto, das Haus, die Häuser, der Euro. Falsch wäre aber der Euro. Wiederholen Sie nun diese Beispiele mit AU nach dem Signal. Aus, grau, das Haus. Das Haus ist grau. Achtung, das AU klingt anders als das ÄU, also der Umlaut Ä zusammen mit U. Diese Buchstabenkombination spricht man wie ein O mit einem I. Sprechen Sie nach. Oi. Den Laut Oi kann man verschieden schreiben. Mit Ä und U, wie in Häuser, oder aber mit E und U, so wie in euch. Woher wissen Sie nun, wie man das Wort korrekt schreibt? Merken Sie sich, von Wörtern mit Ä-U gibt es oft eine Singularform mit A-U, manchmal auch ein Verb. Zum Beispiel die Häuser, das Haus. Der Konjunktiv 2, ich bräuchte, kommt vom Infinitiv brauchen.